Übung 7a. Familie Klein erwartet Gäste aus Deutschland. Hören Sie den Dialog. Am Sonntag kommen die Schneiders. Was machen wir denn für unser Festessen? Sie kommen doch am Abend an und die Deutschen essen abends kalt. Dann machen wir verschiedene Salate und vielleicht Schinken und Wurst. Moment mal. Ich weiß, dass man in Deutschland abends auch warm isst. Ich meine, wir machen lieber Pelmeni, ein typisches Gericht aus Sibirien, oder einen Braten. Aber vielleicht essen Sie Fisch lieber als Fleisch. Eine gute Idee. Wir machen Salate und Fisch als kalte Vorspeise. Als Hauptgericht gibt es Pelmeni oder Braten. Machen wir auch etwas Süßes? Aber natürlich. Es gibt einen Kuchen oder Obsttorte.